und mit mir sie barg, kaum hab ich sie gekannt. Wehrlich und stark verwalfer, der Feind wuchs in Kiel. Zum Jagen zog mit den Jungen der Alte, von Herzog und Arsch kehrte mir heim. Da lag das Wolfsnest leer. Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, der Eiche blühender Stamm, erschlagen der Mutter mutiger Leib, verschwunden in Gluten der Schwester Spur. Und schon die herbe Not der Alte mit mir, lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald. Manche Jagd hat sie gemacht, doch mutig wehrte das Wolfspaar sich. Ein Wölfing kündet ihr das, den als Wölfing mancher wohl kennt. Meere, kündest du kühner Geist, wie weit der Wölfing? Bestimmt von dem wirklichen Paar vernahm ich dunkle Sage, kannt ich auch Wölfe und Wölfingen nicht. Doch weiter künde, Fremder, wo weilt dein Vater jetzt? Ein starkes Jagen auf uns stellte die Neidinge an. Der Gegner fehler, fehlen den Wölfen. In Flucht und den Wald tritt sie das Bild. Mich kreuze Sturm und zerfeind. Doch ward ich vom Vater versprengt. Seine Spur verlor ich. Je länger ich forschte, eines Wolfes Fell. Traf ich im Forst, leer lag das vor mir.